Andacht vom 23. Februar 2022, Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Heute werden wir Fragen beantworten, denn wir haben so viele Fragen erhalten. Ich suche die Fragen aus, die für alle am meisten Sinn machen, denn oft stellen viele Menschen dieselbe Frage. Zuerst lese ich euch einen Bibelvers vor, der mich vor einigen Wochen wirklich gepackt hat. Ich lese aus der Passion-Übersetzung, Psalm 31, 19. Herr, wie wunderbar bist du! Du hast so viele gute Dinge in uns gespeichert, wie eine Schatztruhe voller Segnungen, die aufgehäuft wurde und überquillt über allen, die dich ehren und anbeten. Jeder weiß, was du für die tun kannst, die sich zu dir wenden und sich in dir verbergen. Viele Menschen glauben nicht, dass der Herr wunderbar ist und fragen, Herr, wenn du gut bist, warum? Sie denken, wenn Gott wirklich so gut ist, Reinhard, warum ist das dann passiert? Warum hat er das zugelassen? Ihr müsst diese Warum-Frage loswerden, Leute. Sie wird euch zerstören. Wenn du so redest, hast du dann schon einmal darüber nachgedacht, dass der Herr in Wirklichkeit sagt, ich bin so wunderbar, wenn du dein Herz nur jeden Morgen darauf einstellen könntest und es wirklich glauben würdest, dann könntest du es auch erleben. Es ist schon komisch, dass wir immer zuerst Gott die Schuld in die Schuhe schieben, wenn wir etwas erleben, das uns nicht gefällt. Wir stellen diese Warum-Frage, aber wir schauen nie in unser Herz und fragen uns, ob wir überhaupt geglaubt haben, dass er wunderbar ist und dass es eine Schatztruhe gibt, die von seiner Güte überquillt. Anstatt morgens aufzustehen und uns mit der Wahrheit zu füllen, dass er wunderbar ist und dass heute ein fantastischer Tag wird, stehen wir auf und versuchen Gott davon zu überzeugen, Dinge für uns zu tun. Und wenn diese Dinge nicht passieren, beschuldigen wir ihn. Vielleicht sollten wir erst einmal unseren Lebensstil ändern. Wir müssen unsere Herzen jeden Tag ein bisschen mehr davon überzeugen, wie gut er ist. Okay, jetzt gehen wir zu den Fragen. Erste Frage. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich Jesus dann um Vergebung bitten oder sagen wir einfach nur Danke, weil uns bereits vergeben wurde? Antwort: Diese Frage hängt wohl mit einer Lehre von Joseph Prince zusammen, denn er hat meines Wissens diese Lehre begonnen. Doch wenn du einen Fehler machst, musst du weder das eine noch das andere machen. Fehler müssen nicht vergeben werden. Wir machen alle Fehler. Fehler zu machen ist Teil des Lebens. Ich verstehe das ganz einfach. Sünden müssen vergeben werden, Fehler nicht. Zuerst einmal hält dir Gott ohnehin nichts vor, wenn du in Christus bist. Dennoch denken die Leute, oh, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich um Vergebung bitten. Doch Fehler sind Teil des Lebens, wir machen alle Fehler. Sünde muss vergeben werden. Von Fehlern müssen wir einfach lernen, damit wir sie nicht wieder machen. Und selbst bei Sünden glaube ich nicht, dass wir Gott bitten müssen, sie zu vergeben. Allerdings müssen uns Sünden von tiefstem Herzen schmerzen, also nicht verdammen, aber sie müssen wehtun. Wenn ich erst einmal den Schmerz der Sünde verspüre, den Gott ebenfalls empfindet, wird das Kreuz so viel wertvoller für mich. Ich finde jedoch keinen Beleg in der Schrift, dass wir für Sünden um Vergebung bitten müssen. Aber wir müssen die Vergebung anwenden. Das heißt, wir kommen zu Gott und sagen, Gott, ich habe gesündigt und es tut mir wirklich leid. Ich danke dir so sehr, dass du mir dies vergeben hast. Müssen wir unsere Sünden bekennen? Johannes erklärt uns das sehr deutlich. Warum müssen wir unsere Sünden bekennen, wenn Gott uns in Christus vergeben hat? Wenn du diesen einen Vers im Kontext des kompletten Johannesbriefes liest, wirst du feststellen, dass das Bekennen der Sünde vor allem mit uns selbst zu tun hat. Ich muss Gott nicht davon überzeugen, mir zu vergeben. Doch Johannes erklärt uns, dass wir keine Kühnheit haben, um vor Gott zu kommen, wenn unser Gewissen nicht rein ist. Wenn ich dagegen meine Sünde bekenne und die Vergebung anwende, wird mein Gewissen rein und frei. Nächste Frage. Ist es normal, dass es im Leben eines Christen Momente gibt, in denen wir nur noch unsere Schwächen, unsere Versagen und unsere Fehler sehen? Antwort. Ich denke, dies ist eine gute Frage, mit der eine Menge Menschen zu kämpfen haben. Meine Freunde, das hat nichts mit dem Leben eines Christen zu tun. Das hat etwas mit der Natur des Menschen zu tun. Als Menschen neigen wir dazu, viel mehr auf das Negative statt auf das Positive zu sehen. Ich denke, das hat gar nichts mit dem Christentum zu tun. Vielleicht hat es etwas mit deiner Erziehung zu tun. Deine Eltern haben dir vielleicht dein ganzes Leben lang gesagt, wie schlecht du bist, wie schwach du bist und so weiter. Wie ändert man diese Einstellung? Sehr einfach. Hör auf, dich auf natürliche Weise zu sehen. Du bist eine brandneue Schöpfung in Christus Jesus. Du entscheidest selbst, worauf du deinen Blick richtest. Es ist eine Sache der Entscheidung. In dem Moment, in dem ich meine eigenen Schwächen erkenne und meinen Fokus darauf richte, habe ich ein Problem. Also tu das nicht. Es gibt zwei Bibelverse, die ich gerne gemeinsam zitiere, auch wenn sie aus zwei unterschiedlichen Büchern der Bibel stammen. Jesus sagt in Johannes 15: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Paulus sagt in Philipper 4:13: Ich kann alles tun durch Christus, der mich stark macht. Ich sage also gerne: Ich als Reinhard kann nichts tun. Deshalb schaue ich auf Christus Jesus und sehe mich in ihm. Nun kann ich alles tun. Was machen wir? Wir schauen auf den natürlichen Menschen und sagen: Ich bin schwach, ich sehe meine Sünden, ich sehe meine Probleme und Schwierigkeiten. Doch dann halten wir inne und richten unseren Fokus nicht auf diese Dinge. Das dürfen wir nicht tun. Ich glaube nicht, dass wir die Umstände leugnen sollen, doch ich glaube, dass wir unseren Fokus auf die Wahrheit und nicht auf die Fakten richten müssen. Fakt ist, dass du vielleicht schwach bist. Doch die Wahrheit ist, dass du in Christus bist und Christus in dir ist sehr stark. Darauf musst du deinen Fokus richten. Nächste Frage. Wie beten wir, um Antworten zu bekommen? Antwort: Lieber Freund, die beste Antwort, die ich dir geben kann, lautet: Schau dir meine 19 Stunden über Gebet und Fasten im neuen Bund an. Nächste Frage: Wie kann ich von Gefühlen der Angst, des Aufgewühltseins und Ähnlichem in meinem Herzen frei werden? Antwort: Auch dazu möchte ich dir sagen, wenn ich jetzt darüber lehren würde, würden wir den Rest der Zeit dafür benötigen. Wir haben Lehren über das Herz ins Internet gestellt und wir haben ein Buch mit dem Titel »Das Herz«, auf Deutsch in wenigen Wochen verfügbar. Dort wird dir alles erklärt. Nächste Frage. Wie kann ich Faulheit praktisch überwinden? Antwort: Diese Frage ist super leicht zu beantworten. Zieh in mein Haus ein, in meinem Haus ist Faulheit verboten. Oder lass dich von mir adoptieren. Mein Sohn Clayton ist 17 und er hat keine Wahl, er kann nicht faul sein. Ich sage dir etwas. Es gibt mehr Stellen in der Bibel zum Thema Faulheit als über die Sünde der sexuellen Unmoral. Deshalb glaube ich, dass Faulheit Sünde ist. Natürlich brauchen wir Ruhezeiten, denn wir sind keine Maschinen, sondern Menschen. Doch Faulheit fängt immer mit einer inneren Haltung an und dann findet sie eine Ausrede nach der anderen. Wenn wir erst einmal verstehen, dass die Haltung der Faulheit uns daran hindert, all das zu erfüllen, was Gott für uns geplant hat, werden wir begreifen, dass wir diese Haltung überwinden müssen. Ich gebe dir einen sehr, sehr praktischen Rat. Gehe das Buch der Sprüche durch und schreibe von Hand alle Verse heraus, die über Faulheit sprechen. Nimm diese Warnungen sehr ernst. Meditiere über sie und lass dein Herz erkennen, wie schwerwiegend das ist. Das ist der erste Schritt. Als zweites musst du die Entscheidung treffen, dass es in deinem Leben keine Ausreden mehr gibt. Du musst eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Keine Ausreden und Entschuldigungen mehr. Wenn du zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio gehst, weil du sagst, ach, es ist zu spät, ich habe zu lange gearbeitet und so weiter, und du die Entscheidung getroffen hast, dass es in deinem Leben keine Ausreden mehr gibt, dann gelten diese Aussagen nicht mehr. Was bleibt dir also übrig? Du sagst, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, weil ich faul bin. Das ist die Wahrheit. Anschließend musst du eine Liste mit deinen Prioritäten machen. Wenn du diese Liste erstellt hast, verpflichtest du dich diesen Prioritäten und du fängst an, entsprechend zu handeln. Ich habe festgestellt, dass manche Menschen denken, sie seien faul, doch in Wirklichkeit sind sie nicht faul, sondern sie fühlen sich so überwältigt von den vielen Dingen, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Deshalb schieben sie Dinge auf und dann finden sie Entschuldigungen, weil sie denken, dass sie faul wären. Wenn du die Prioritätenliste erstellt hast, musst du nur darauf achten, dass du diese Prioritäten in deinem Leben umsetzt. Mach dir keine Sorgen um den Rest. Ich werde euch einen letzten Tipp geben, an den ich gerade gedacht habe, weil ich Shan in unserem Live gesehen habe. Wir haben zusammen darüber gesprochen. Richte deinen Blick auf das, was wichtig ist. Mich motivieren zwei Dinge. Die Ewigkeit, es muss mit Gott zu tun haben, und Menschen, denn sie sind für Gott das Wichtigste. Wenn ich mich wegen der vielen Arbeit überwältigt fühle, sage ich mir, es geht dabei nur um Jesus und die Ewigkeit. Ich tue das nicht für mich. Wenn ich dieses Live mache, werden dadurch Menschen berührt, und Menschen sind das Wichtigste für Gott. Also richte deinen Fokus weg von dir, schau auf die Ewigkeit und erkenne, wenn du Jesus mit der richtigen Einstellung dienst, hat das Ewigkeitswert. Und wenn Menschen auf irgendeine Weise dadurch berührt werden, ist es für Gott absolut wertvoll. Gestern Abend hat Debbie noch sehr lange gearbeitet, denn sie war 8 Tage lang unterwegs. Und nun musste sie noch den Speiseplan für die nächsten 10 Tage planen, weil wir Besuch bekommen. Und außerdem leben hier auch einige Personen. Debbie konnte das tun, weil sie verstanden hat, dass sie dies für Menschen tut. Und Menschen sind das Wichtigste. Erinnere dich immer daran, im Leben geht es nicht um dich. Nächste Frage. Wie kann man meditieren? Antwort: Wir haben darüber in unserem Herzbuch und im Herzveränderungsset gesprochen und es gibt kostenlose Lehren im Internet darüber. Nächste Frage: Besteht die Möglichkeit, dass unsere Seele in einem Gefängnis eingesperrt ist? Antwort: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich sie beantworten sollte. Ich glaube nicht, dass unsere Seele das ist, was die meisten Menschen denken. Ich glaube nicht, dass die Seele etwas mit Gefühlen zu tun hat. Ich weiß, das ist die allgemeine Überzeugung, aber ich glaube, dass die Seele ganz einfach unsere Fähigkeit zu entscheiden ist. Ich glaube nicht, dass sie aus Gefühlen, Willen und Denken besteht. Ich glaube, dass du mit deinem Herzen denkst und fühlst, wodurch du natürlich auch mit deinem ganzen Körper empfindest. Doch ich glaube, dass die Seele meiner Fähigkeit zu wählen entspricht. Wenn du das einmal verstanden hast, gibt es keine Entschuldigungen mehr, denn du bist selbst der Gefangene. Du hast dich dafür entschieden, in einem Gefängnis zu sein. Aber betrachten wir dieses Thema einmal aus deiner Perspektive. Kannst du in einem Gefängnis der Seele sein? Dazu musst du dich zuerst einmal fragen, bin ich in Christus oder bin ich nicht in Christus? Das ist die erste Frage. In dem Moment, in dem ich erkenne, dass ich in Christus bin, muss ich anfangen zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Aus Gottes Perspektive kann deine sogenannte Seele nicht in einem Gefängnis sein, denn sie ist frei in Christus. Dennoch kannst du Erschütterungen in deinen Gefühlen erleben. Du kannst verwirrt und durcheinander sein. Das Problem dabei ist, dass wir unseren Erfahrungen weit mehr glauben als der Wahrheit, dass wir in Christus sind. Wir glauben nicht wirklich, dass wir in Christus sind. Wenn wir uns durcheinander fühlen, denken wir, oh Gott, ich werde erschüttert, meine Seele ist in einem Gefängnis, sie ist gefangen. Anstatt zu sagen, ich bin in Christus, ich glaube, dass ich in Christus perfekt, erlöst, geheiligt, abgesondert bin. Was passiert, wenn dein Herz anfängt zu glauben, dass du in Christus bist? Das Gefühl, dass du in einem Gefängnis eingesperrt bist, wird sich verändern. Deine Gefühle haben etwas mit deinen Herzensüberzeugungen zu tun. Wir versuchen ständig Befreiung zu erleben. So viele Personen haben mich diese Woche gefragt, ob ich ihnen durch Befreiungsdienst helfen kann. Hört her, der Dienst der Befreiung gehört Jesus und er hat ihn ein für allemal vollbracht, als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Menschen, die nach Befreiungsdienst suchen, um aus ihrem Chaos herauszukommen, befinden sich meiner Meinung nach in einem Teufelskreis. Es gibt immer noch einen Dämon, noch einen Teufel, noch einen Grund, warum sie in ihrem Gefängnis feststecken. In Christus ist Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, um darin zu wandeln. Galater 5,1. Es ist ganz einfach. Du proklamierst immer wieder über deinem Leben und deinem Herz, dass es in Christus kein Gefängnis gibt und deine Seele nicht in einem Käfig gefangen ist. Deine Seele ist frei. Wir müssen aufhören, dem Kreuz zu widerstehen und es zu verleugnen. Nächste Frage. Wie kann die Erde in der Hand des Bösen sein, wenn der Teufel niemals Autorität über diese Erde hatte? Antwort. Wow, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, sie ist so schwierig, dass ich nicht weiß, ob ich sie beantworten kann. Doch ich werde es versuchen. In 1. Johannes 5,19 steht, dass die ganze Welt unter dem Einfluss des Bösen steht. Und Johannes 12,31 sagt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jesus erklärt uns nicht, was es bedeutet, dass er hinausgeworfen ist, doch im griechischen Original steht ausgestoßen. Für mich ist es vollkommen logisch, was 1. Johannes 5,19 bedeutet. Die ganze Welt steht unter dem Einfluss des Bösen. Das Problem besteht jedoch darin, dass wir eine Methode der Bibelauslegung verwenden, die ich Ausschneiden und Einfügen nenne und die sehr schlecht ist. Wir schneiden einen Bibelvers an einer Stelle aus und fügen ihn an einer anderen Stelle wieder ein, weil wir denken, wir könnten damit machen, was wir wollen. Doch das geht nicht. Johannes hat keinen Vers, sondern einen Brief geschrieben. Du musst die ganze Lehre des Neuen Testaments über den Teufel betrachten. Hat der Teufel Einfluss auf die Welt? Steht die ganze Welt unter seinem bösen Einfluss? Ja. Hat er Autorität, um irgendetwas Schlechtes in dieser Welt zu tun? Nein. Wie kann es sein, dass der Teufel keinerlei Autorität in dieser Welt hat und doch steht die ganze Welt unter seinem bösen Einfluss? Ganz einfach. Die Welt ist die Erde und diese wurde dem Menschen übergeben. Der Mensch ist der Einzige, der Autorität hat. Gott gab ihm die Autorität über die Welt, die er geschaffen hatte. Hier ist der Fehler, den Menschen machen. Sie haben eine Theologie, die besagt, dass Adam dem Teufel durch den Sündenfall seine Autorität übergeben hat. Doch das hat er niemals getan. Das steht so nicht in der Bibel. Gott schuf den Menschen und sagte, du regierst die Welt, du dominierst sie, sie gehört dir. Als der Mensch sündigte, sagte Gott nie, tja, nun gehört sie dem Teufel. Gott zog den Menschen niemals von der Erde ab. Er sagte niemals, ich habe dir die Herrschaft übergeben, doch nun nehme ich sie zurück. So etwas findet man nirgends in der Bibel. Die Autorität über die Erde bleibt in der Hand des Menschen, bis Jesus zurückkommt und dieses ganze Chaos beheben wird. Er wird ein Königreich aufrichten, in dem wir mit ihm 1000 Jahre lang regieren werden. Bis dahin hat der Teufel keine Autorität über die Erde. Gott entfernte die Menschen nur aus dem Garten Eden, nicht aus der Welt. Und der Grund, warum Gott ihn aus dem Garten Eden entfernte, war Gottes Gnade. Denn der Mensch hatte nun einen sehr schlichten Charakter. Schau nur, was in 1. Mose 6 passierte. Nur 3 Kapitel, nachdem der Mensch gesündigt hatte, war die Welt so böse, dass Gott sie durch eine Flut zerstören musste. Es gab nichts außer Bosheit. Menschliche Wesen hatten Sex mit gefallenen Engeln, sie ermordeten sich gegenseitig, die Homosexualität nahm Überhand und Gott wusste, dass die Welt sehr schnell böse werden würde. Was wäre passiert, wenn Gott zugelassen hätte, dass der Mensch im Garten Eden blieb? Im Garten stand der Baum des Lebens und der Mensch hätte in seiner Bosheit ewig gelebt. Gott sagte sich, wenn ich das zulasse, wird sich die Krone meiner Schöpfung, die Menschheit, einfach selbst zerstören. Als Gott den Menschen aus dem Garten Eden entfernte, war das in Wirklichkeit ein Zeichen seiner Güte, Freundlichkeit und Gnade. Es gibt also keinen Beweis in der Bibel, dass Adam und Eva ihre Autorität dem Teufel übergeben haben. Nun gehen wir zurück zu der Frage, wie kann die Erde in der Hand des Bösen sein, wenn der Böse niemals Autorität über diese Erde hatte? Ich stelle dir eine Gegenfrage. Wie kann sich Gott auf dieser Erde zeigen? Erklär mir das. Gott zeigt sich auf dieser Erde ausschließlich durch hingegebene Kinder. Die ganze Erde stöhnt und sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wenn wir uns Gott, seinen Wünschen und seinem Willen hingeben, kann Gott durch dich und mich sein Königreich auf dieser Erde aufrichten. Wie kommt die ganze Erde also unter den Einfluss des Bösen? Epheser 2, 1-5 beantwortet das klar und deutlich. Genauso wie uns der Geist Gottes Gedanken darüber gibt, wie wir seine Liebe, Güte und Freundlichkeit demonstrieren, die wir dann umsetzen, machen es auch böse Geister, Dämonen, Fürsten und Weltbeherrscher. Sie sprechen permanent mit Menschen und überreden sie, böse Dinge zu tun. So war es auch im Garten Eden. Eva hätte Nein zum Teufel sagen können. Es gibt jeden Tag böse Menschen, die auf die Stimme der Dämonen hören und tun, was diese wollen. So kommt die Welt unter den Einfluss des Bösen. Nicht direkt, sondern durch Menschen. Auf diese Weise regiert der Teufel. Epheser 2 erklärt uns, dass wir seine Gedanken früher gemäß unserer fleischlichen Natur ausgeführt haben. Weil es so viele Menschen gibt, die auf ihn hören und das tun, was er will, kann er Kontrolle und Einfluss über die Erde ausüben. Nächste Frage. Was bedeutet die Aussage, dass man das Abendmahl unwürdig einnimmt? Antwort: Wow, das ist eine interessante Frage. Ich werde euch mein Verständnis weitergeben, denn ich glaube etwas anderes als die meisten religiösen Menschen darüber sagen. Es gibt nur eine Bibelstelle, in der dieses Thema erwähnt wird, und zwar in 1. Korinther 11. Schauen wir uns den Kontext des ganzen Kapitels an. Die Urgemeinde lebte so, wie Gemeinden eigentlich leben sollen. Sie trafen sich in Häusern, die Gaben des Geistes wurden angewendet, sie aßen gemeinsam und während dieser Mahlzeiten brachen sie auch das Brot und tranken den Wein. Paulus sagte: Wenn ihr den Leib Christi nicht richtig beachtet, werdet ihr verurteilt, denn ihr esst unwürdig. Dies waren Christen, deshalb sind sie würdig in Christus. Was bedeutet es, den Leib Christi richtig zu beachten? Wer ist denn der Leib Christi? Wir, die Kirche. Und was hatten sie getan? Paulus kritisierte, dass einige bei ihren Treffen bereits betrunken waren, einige hatten sich den Bauch vollgeschlagen und andere waren hungrig. Und dann brachen sie das Brot und tranken den Wein und bezeichneten es als Mahl des Herrn. Doch sie ignorierten ihren Bruder, für den Christus gestorben ist. Damit verachteten sie den Leib Christi. Das Abendmahl unwürdig zu nehmen bedeutet also, dass es mir egal ist, ob der Leib Christi schwach und hungrig ist, solange nur ich das habe, was ich will. Und was machen wir? Wir gehen in ein Gebäude, singen ein paar Lieder, hören einem Redner zu und dann brechen wir ein Stück Brot und trinken einen Schluck Wein. Mein Bruder, 3 Reihen hinter mir, weiß nicht, wer heute seine Kinder satt bekommen soll, denn er ist sehr hungrig. Und ich gehe zurück in mein schönes Haus und habe genügend Geld auf meinem Bankkonto. Ich habe das Mahl des Herrn gerade unwürdig zu mir genommen, denn ich habe den Leib Christi verachtet. Der Leib Christi sind wir, die Menschen. Und genau das meinte Paulus in diesem Kontext. Habt ihr keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Ihr kommt mit vollen Bäuchen und betrunken und ignoriert euren Bruder, der nichts hat? So verstehe ich diese Stelle, seit ich ein Teenager war. Nächste Frage. Darf sich eine Frau gemäß 1. Korinther 11 ihre Haare abschneiden lassen? Antwort: Meine liebe Freundin, du kannst dir deine Haare so kurz schneiden, wie du willst. Du kannst sie dir sogar abrasieren lassen. Ich frage dich, gibt es irgendeine Lehre in der Bibel, dass sich eine Frau ihre Haare nicht abschneiden lassen darf? Und sag mir, ja, nicht. Ja, das steht in 1. Korinther 11, 5 bis 6. Die Bibel sagt, dass jede wahre Lehre auf 2 oder 3 Zeugen aufgebaut sein muss. Einer der größten Fehler, die wir gemacht haben, ist wieder, dass wir ausschneiden und einfügen. Wir schneiden 1. Korinther 11, 5 bis 6 aus und sagen, die Bibel sagt. Überlegt doch mal, warum Paulus den Brief an die Korinther überhaupt geschrieben hat. Das ist die erste Frage. Zweitens, an wen hat er ihn geschrieben? Drittens, hat Paulus den Ephesern, Galatern, Philippern oder Thessalonichern gelehrt, dass Frauen ihre Haare nicht abschneiden dürfen? Hat Jesus es gelehrt? Haben Petrus, Jakobus oder Johannes es gelehrt? Gibt es irgendeine Lehre darüber in der Bibel? Nein. Paulus schrieb einen Brief an eine Gemeinde, um auf viele Probleme dort zu reagieren. Und nun nehmen wir diese kleine Passage aus dem kulturellen Zusammenhang und aus dem Kontext des ganzen Briefes und entwickeln daraus ein Dogma. So etwas darf man nicht tun. Ich könnte euch erklären, warum Paulus das geschrieben hat, doch darum geht es hier nicht und deshalb gehe ich jetzt nicht darauf ein. Du musst lediglich wissen, dass es keine Lehre der Apostel und keine Lehre von Jesus darüber gibt. Wenn ich einen Brief an meine Freunde in Österreich schreibe, wird er anders sein, als wenn ich meinen Freunden in Brasilien schreibe, denn dort besteht eine andere Kultur. Als Paulus in dem Brief auf Probleme reagierte, wollte er kein Dogma aufrichten. Er sagte lediglich: Ihr Leute in Korinth, tut das bitte nicht. Und sie wussten genau, warum er das sagte. Denn es gab dort Tempelprostituierte, deren Haare stets kurz geschnitten waren. Also hört bitte auf, Dogmen aufzustellen, die nirgends in der Bibel aufgestellt werden. Nächste Frage. Welche Frage würdest du Jesus stellen? Antwort. Okay, was würde ich tun, wenn Jesus jetzt hier wäre und sagen würde: Reinhard, du kannst mir jede Frage stellen, die du mir stellen möchtest. Ich bin ganz ehrlich, ich würde ihn gar nichts fragen. Ich würde nur sagen: Können wir einfach hier sitzen? Kann ich einfach meinen Kopf an deine Brust legen und zusammen mit dir hier sitzen? Ich habe keine Frage. Du hast so viel für mich getan. Das Kreuz hat mein Leben so sehr verändert. Der Bund, den du mit dem Vater gemacht hast und in den du mich eingebunden hast, ist so wunderbar. Können wir gar nichts reden, sondern einfach hier sitzen? Das würde ich tun. Es gibt nichts zu fragen. Vielleicht hast du Fragen, doch mein Herz würde einfach überfließen vor Dankbarkeit und ich wüsste noch nicht einmal, was ich fragen sollte. Nächste Frage. Wie erkenne ich, was ich tun kann, weil ich im Bilde Gottes geschaffen und ihm ähnlich bin? Antwort. Wenn ich diese Frage beantworte, wird es gefährlich. Schau, ich glaube nicht, dass du im Bilde Gottes geschaffen und ihm ähnlich bist. Ich glaube sogar, dass diese Lehre sehr gefährlich ist. Und ich sage euch auch, warum. Eine Falle der letzten Tage ist, dass Menschen sich selbst lieben. Was heißt das? Es bedeutet, dass Menschen sich ins Zentrum stellen. Und ich habe festgestellt, dass durch die Lehre, wir seien nach dem Bilde Gottes geschaffen und ihm ähnlich, genau das bewirkt wurde. Ich bin im Bild des Schöpfers geschaffen worden. Deshalb mache ich jetzt, was ich will, denn ich wurde in seinem Bilde geschaffen. Ich glaube nicht, dass du in Gottes Bild geschaffen wurdest. Aber Reinhard, die Bibel sagt das so. Nein, das steht so nicht dort. Das Erste, worüber die Bibel spricht, ist nicht die Schöpfung. Das Erste, was die Bibel herausstreicht, ist Einheit und gegenseitige Unterordnung. Kein Ich, sondern wir. Denn die Bibel sagt, am Anfang schuf Elohim, also Gott im Plural. Bevor Gott irgendetwas schuf, wollte er herausstreichen, dass es niemals um den Einzelnen geht. Bei allem geht es um Einheit und gegenseitige Unterordnung. Und die Bibel sagt nicht, dass Gott mich, Reinhard, in seinem Bilde geschaffen hat. Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Uns. In unserem eigenen Bild werden wir erschaffen. Und er schuf sie als Mann und Frau, heißt es anschließend. Das Ich war also nie auf Gottes Herz, niemals. Das ist eine Falle der letzten Tage. Was ist also die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass eine Pluralität der Gottheit, die sich einander unterordnet und hingibt, eine Pluralität der Menschheit geschaffen hat. Männer und Frauen in ihrem Bilde. Weder der Mann noch die Frau wurden also einzeln in Gottes Bild geschaffen, sondern sie wurden gemeinsam in der Pluralität der Gottheit geschaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ging nie um das Individuum. Dies war der eigentliche Grund, warum Eva gesündigt hatte. Wenn du, Eva, von diesem Baum isst, wirst du, Eva, wie er sein. Ich, Reinhard, möchte so sein wie er in seinem Bilde. Deshalb esse ich von der Frucht. Seht ihr, dass Eva in dieselbe Falle gegangen ist wie die meisten Menschen auf dieser Welt heutzutage? Es dreht sich alles um mich. Ich bin in seinem Bild geschaffen. Nein, nein, nein. Es ging nie um mich. Es ging schon immer um uns. Und das wurde in dem Moment zerstört, als Adam und Eva sündigten. Dies wurde von Jesus wiederhergestellt. Und die Urgemeinde hat das verstanden und lebte danach. Eine Ehe ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. In der Ehe sollte es nie um mich und dich gehen. Zwei Bankkonten, zwei getrennte Leben, die lediglich im selben Bett schlafen und im selben Haus wohnen. Das ist keine Ehe. In der Ehe werden die beiden Individuen zu einem neugeborenen Fleisch. In der Gemeinde ist das Ich des Einzelnen gestorben und das Wir, die Pluralität in seinem Bild als Vater, Sohn und Geist wurde geboren. Was würde passieren, wenn du in deinem Herzen begreifen würdest, dass du das Bild Gottes nur dann zum Ausdruck bringen kannst, wenn du lernst, im Wir zu leben? Folgendes würde passieren. Als Pluralität würden wir Jesus Christus gut repräsentieren. Aber das mögen wir nicht, weil das Ich in seinem Bilde sterben muss. Plötzlich geht es im Leben nicht mehr um mich und meine Träume, meine Hoffnungen und mein Geld. Plötzlich geht es im Leben um uns und um ihn. Nächste Frage und nächste Antwort. Jemand fragte mich, warum Pablo etwas getan hat. Hör zu, jeder kann tun, was er will. Ich bin kein Richter von irgendjemandem. Es ist schwer genug für mich herauszufinden, warum ich etwas tue. Wenn ihr mir die Frage stellt, warum dieser jenes tut und jener dieses, werde ich darauf nie antworten, weil das nicht meine Sache ist. In den Sprüchen steht, wenn du dich in die Probleme von zwei anderen Menschen einmischst, ist das so, als ob dich jemand ins Ohr zwickt. Wisst ihr, ich bin nicht der klügste Mensch der Welt, aber ich bin nicht dumm. Ich lasse mich nicht auf das Thema ein, warum andere Menschen tun, was sie tun. Sie müssen selbst vor Jesus stehen, um das herauszufinden. Nächste Frage. Ich habe Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Kann das geistlich sein? Antwort. Dies ist die letzte Frage. Ich beantworte sie, weil wir nun beten werden. Schau, liebe Vanessa, wir werden für dich beten. Ich hoffe, du bist hier, aber wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber ich denke, du fragst dich, ob ein Dämon involviert ist. Ich selbst trenne das Geistliche nicht vom Natürlichen, denn ich glaube, dass dies nicht dem Herzen Gottes entspricht. Ich persönlich glaube, dass alles geistlich ist, denn ich bin ein geistliches Wesen. Die Nahrung, die ich esse, ist geistlich, wenn ich sie zur Ehre Gottes esse. Außer gestern. Meine Frau war 8 Tage lang unterwegs und sie kochte gestern Abend so ein wunderbares Essen, dass ich 5-mal Nachschlag holte. Und das Nächste, was sie zu mir sagte, und dabei war sie so glücklich: Oh Liebling, du hast mein Essen vermisst, nicht wahr? Okay, es waren nicht 5 volle Teller, doch normalerweise fülle ich meinen Teller nur einmal. Doch dieses Mal nahm ich mir noch 4-mal etwas, was ich normalerweise nicht tue. Aber schaut, wenn wir essen, sollen wir zur Ehre Gottes essen. Wenn wir Sex mit unseren Frauen haben, sollen wir dabei Gott verherrlichen. Wenn wir einkaufen gehen, sollen wir Gott verherrlichen. Das gilt für alle Dinge. Deshalb betrachte ich Dinge nicht als geistlich und natürlich. Gott schuf eine Frau mit der Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Deshalb denke ich, du brauchst nicht die Frage stellen, ob das geistlich ist oder nicht. Es ist Gottes Wille, dass du Kinder hast. So hat Gott den weiblichen Körper geschaffen. Natürlich muss es eine Ehe geben, denn ich werde nie dafür beten, dass eine Frau außerhalb einer Ehe schwanger wird. Doch wir haben ohne Übertreibung erlebt, wie hunderte Frauen Kinder bekamen, die eigentlich keine bekommen konnten. Denn Gott hat Frauen auf diese Weise geschaffen. In 5. Mose hat Gott sogar gesagt: Ich werde Unfruchtbarkeit von meinen Kindern wegnehmen. Die Bibel macht vollkommen klar, dass Sterilität niemals der Wille Gottes ist. Wir werden nun für Vanessa beten. Ich werde für jede einzelne Frau beten, die in diesem Live ist oder es anschauen wird, die Kinder haben möchte, aber nicht schwanger werden kann. Und du ergreifst es für dich durch Glauben. Vater, wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass das Kreuz so kraftvoll ist und dass dein Reich so kraftvoll ist. Das Königreich ist dort, wo du regierst und wo deine Befehle ausgeführt werden. Wir sind in deinem Königreich und dort gilt der Befehl, dass Frauen fruchtbar sind. Deshalb breche ich jeden Geist der Unfruchtbarkeit und ich proklamiere, dass dies niemals der Wille Gottes ist. Ich setze Fruchtbarkeit über den Frauen frei, die dieses Live anschauen und keine Kinder bekommen können. Und ich befehle ihrer Gebärmutter, schwanger vom Sperma ihrer eigenen Ehemänner zu werden. Ich befehle diesen Kindern geboren zu werden. Wir danken dir, denn dies entspricht deinem Herzen. Danke, danke, danke, Jesus, für diese Babys. Amen.